Live Talk Radio 0800 220 50 50. Domian im WDR Fernsehen und in 1 Live. 0800 220 50 50. So, liebe Leute, ich grüße euch herzlich. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio. Wir beginnen eine neue Woche, die etwas kürzer ist wegen des Feiertages gestern. Aber ich freue mich, dass ich hier bin, freue mich, dass ihr da seid. Und es kann also losgehen. Wie immer dienstags mit einer freien und offenen Themenrunde. Also wer gerne mit mir sprechen möchte, Telefonnummer 0800 220 50 50 oder mailt uns domian@wdr.de. Und die erste Anruferin heute Nacht heißt Martina. Und Martina ist 26. Guten Morgen. Guten Morgen, Domian. Hallo Martina. Um was geht's bei dir? Geht um Folgendes. Am Samstag wurde mein Vater erschossen. Am Samstag wurde dein Vater erschossen? Korrekt. Was ist da passiert? Mein Vater wurde von seinem Nachbarn, seinem langjährigen Nachbarn, direkt in den Hinterkopf geschossen. Ich habe von einer Geschichte in Essen gehört. Das ist richtig, das ist diese Geschichte. Das ist diese Geschichte. Ja. Von einem langjährigen Nachbarn in den Hinterkopf geschossen. Ja. Ich habe, muss ich gestehen, nur die Überschriften gelesen in den Zeitungen. Ich weiß nichts Näheres, was geschehen ist. Was in den Zeitungen stand, ist mit viel Vorsicht zu genießen, mit verdammt viel Vorsicht zu genießen. Ja. Erzähl du uns, was sich genau zugetragen hat. Mein Vater und dieser Nachbar waren vor 8 Jahren befreundet. Es ging einige Jahre, war alles okay. Irgendwann versuchte dieser Nachbar meinen Vater dazu zu drängen, mit ihm in den Schützenverein einzutreten. Mein Vater weigerte sich, sagte, nö, ich habe da keine Lust zu und keine Zeit dafür und was weiß ich was. Und er hat ihm einfach nur eine Absage erteilt. Danach hörte er plötzlich auf, mit ihm zu reden. Mein Vater verstand das nicht, weil da ja auch eine Freundschaft von Seiten meines Vaters bestand. Er hat das immer versucht zu hinterfragen, versucht herauszukriegen, warum er nicht mehr mit ihm sprach, aber er hat es halt nicht verstanden. Und dann fing es plötzlich an, dass er meinem Vater anfing, dass er Beschwerden über meinen Vater schrieb. Mein Vater hat in dem Haus als Hausmeister gearbeitet. Kurze Zwischenfrage, waren das Nachbarn in einem Haus oder Grundstücksnachbarn? In einem Haus, das ist ein Hochhaus mit 56 Mietparteien, die haben auf einer Etage gewohnt. Und mein Vater hat es kamen immer wieder Beschwerden. Die Beschwerden, die von ihm geschrieben wurden, die gingen um einen solchen Unsinn, dass sie selbst von der Hausverwaltung nicht ernst genommen wurden, weil der hat sich wegen angeblichen Kaugummipapier auf dem Boden beschwert, wegen Werbung im Briefkasten. Der Täter, der mutmaßliche Täter. Der mutmaßliche, es ist erwiesen. Es ist erwiesen, dass er es war. Ja. Und das Ganze wurde immer massiver, bis er irgendwann dann tatsächlich solche Beschwerden schrieb, dass also auch die Hausverwaltung sagte, dass es nie keinen anderen Weg mehr gibt, als eine Mieterversammlung einzuberufen, wo man alle Mieterstimmen hören wollte. Während dieser Mieterversammlung stellte sich dann heraus, er suchte also tatsächlich ein Podium, wo er meinen Vater niedermachen konnte. Das war nach kurzer Zeit allen Leuten klar. Und man hat, die anderen Nachbarn haben alle bestätigt. Wann war denn diese Mieterversammlung? Im November. Da haben sie alle bestätigt, dass an der Arbeit meines Vaters nichts auszusetzen war, gar nichts. Und man entzog ihm dann auch irgendwann das Wort, da er wirklich Unsinn geredet hat. Das hat nichts mit der Arbeit meines Vaters zu tun gehabt, sondern er erzählte irgendwelche wirren Geschichten. Martina, jetzt am Tag der Tat, gab es da eine Eskalierung der Ereignisse? Wie hat es sich genau zugetragen? Nein, es gab keine Eskalation, gar nichts. Mein Vater war die Tage vorher bei meinem Lebensgefährten in der Wohnung, hatte hier bei einer Renovierung geholfen. Hm. Er war überhaupt gar nicht die Tage vorher im Hause. Hm. An diesem Tag waren wir bei meiner Mutter zum Essen eingeladen. Ich war zu dem Zeitpunkt arbeiten. Mein Vater ging zu meiner Mutter, sagte zu ihr, ich gehe noch mal nach unten in den Keller. Ich wollte da noch was für die beiden vorbereiten, damit die das noch mitnehmen können, wenn die heute Nachmittag kommen. Also er wollte in den Keller seines Hauses gehen, in dem er wohnt. Richtig. Und in dem wohnte auch der Täter. Was ist dann genau geschehen? Und er ist nach unten gegangen. Er hat dort dann unten auch das vorbereitet, was er vorbereiten wollte. Im Keller? Jetzt noch immer nicht wissen, was es ist, da wir die Schlüssel nicht haben. Die Polizei hat die Schlüssel. Ja. Und dann war dann ich, mein Vater muss den Weg wieder nach oben gegangen sein und um zu der Wohnung meiner Eltern zu kommen, musste er an der Wohnung von ihm vorbei. Ja. Es gab keinen anderen Weg. Ja. Mein Vater muss die Glastür geöffnet haben. Er hat die Schlüssel für die Wohnung in der Hand gehabt. Mhm. Irgendwas bewegte ihn dazu, sich umzudrehen. Mhm. Und er drehte der Wohnung des Täters den Rücken zu. Ja. Muss die Tür aufgerissen haben und hat meinen Vater direkt in den Hinterkopf geschossen. Mein Vater war auf der Stelle tot. Das heißt, offensichtlich hat dein Vater sich nicht mal mehr umdrehen können. Nein. Der Täter hat ihn von hinten erschossen. Er war sofort tot, sagst du? Er war sofort tot. Er hat, als mein Vater wohl schon auf dem Boden gelegen hat, muss er noch mal nachgeschossen haben, denn mein Vater hatte noch eine zweite Schusswunde im Bauch, aber diese Schusswunde hat nicht mal mehr geblutet. Das heißt, alle Lebensfunktionen meines Vaters sind sofort erloschen. Das ist ein furchtbares Unglück, ein furchtbares Verbrechen. Dein Vater war wie alt? 63 und der, Jahre. Und der Täter? 72. Hat deine Mutter die Schüsse gehört? Meine Mutter hat die Schüsse gehört. Sie war nach 10 Sekunden bei meinem Vater. Sie riss die Tür auf und sah den Täter, sah ihn noch. Was hat der Täter denn dann getan? Er sah meine Mutter an, grinste sie an, verschwand in seine Wohnung und schoss sich selbst in den Kopf. Ja. Ist er verstorben? Ja. Unfassbar. Was hat deine arme Mutter da gemacht in dem Moment? Meine Mutter muss geschrien haben. Ich weiß es nur von Nachbarn, die hatten es mir dann erzählt. Meine Mutter muss geschrien haben. Sie hat meinen Vater, sie hat sich neben ihm gekniet, hat seine Fell gestreichelt. Sie wusste sofort, dass er tot ist. Wann hast du von diesem ungeheuerlichen Unglück erfahren, Martina? Meine Mutter konnte mich nicht anrufen. Sie ist hier aus der Wohnung rausgestürmt. Ohne Schlüssel, ohne Telefon, ohne alles. Sie hatte noch ein Nachthemd an. War ja Wochenende. Als die Polizei und die Notärzte kamen, haben die den Körper meines Vaters mit dem Fahrstuhl in 2 Etagen runtergebracht. In der 2. Etage wohne ich. Ich war arbeiten. Ja. Und es fällt dir sehr schwer, das zu erzählen. Mein bester Freund wohnt direkt in der Wohnung neben mir. Mhm. Er wollte gerade in dem Moment nach draußen Zigaretten holen. Mhm. Und ist quasi in die Szene rein, wo die Notärzte meinen Vater abgedeckt haben. Da ja klar war, dass er tot ist. Wusste dein bester Freund, dass es sich um deinen Vater handelt? Nein. Er hatte nur gesehen, dass jemand tot ist. Er hatte auch die Schüsse gehört, aber er wusste nicht, was das war. Wer hat dich denn dann letztendlich informiert? Mein bester Freund. Der beste Freund. Mhm. Der hat dann einen Anruf. Natürlich gingen sofort die Gerüchte in der Straße um, das ist klar. Mhm. Und er hat mir aus unerfindlichen Gründen schrieb er mir eine SMS. Ich saß gerade im Unterricht. Ich gebe Nachhilfeunterricht. Und ich bekam diese SMS. Ich habe sie gelesen und mir war auf der Stelle klar, dass mein Vater tot ist. Ich weiß nicht warum. Ich weiß es nicht. Ich kann es mir heute nicht erklären. Was stand denn in der SMS drin? Es stand drin, das ist alles so schrecklich, das tut mir so leid. Ich weiß gar nicht, was ich tun soll. Und irgendwas, ich weiß nicht, was mir meine innere, woher diese innere Stimme kam, die mir sagte, mein Vater ist tot. Wir haben uns auf den Weg gemacht. Ich habe versucht, meine Mutter zu erreichen, aber ich erreichte niemanden. Dann habe ich meinen besten Freund angerufen und sagte, was ist passiert? Und er sagte, sag mir nicht, du weißt noch von nichts. Und ich sage, ich weiß von nichts. Erzähl mir, sag's mir. Martina, der Täter, lebte der alleine oder hatte der auch eine Frau? Er lebte alleine, er war Witwer. Das ist am Samstag passiert, sagst du? Ja. Wie hast du und deine Mutter jetzt die letzten Tage verbracht? Am Samstagabend war ich bei meiner Mutter. Bin auch über Nacht geblieben. Seitdem bin ich nicht mehr bei ihr. Nicht mehr nachts, also tagsüber schon, aber nachts nicht. Damit sie selber auch zur Ruhe kommen kann. Die Wohnung bietet keine Möglichkeiten, dort zu übernachten. Ja, aber deine Mutter ist in ihrer Wohnung. Sie ist in ihrer Wohnung. Hast du deinen Vater nochmal gesehen? Ich habe den Körper meines Vaters gesehen. Ich kam an. Ich war innerlich darauf vorbereitet, was passiert, was jetzt auf mich zukommen würde. Ich kam da an. Dann bereitete man mich darauf vor, was ich gleich sehen würde. Ich kam in die zweite Etage. Ich sah, der Körper meines Vaters war abgedeckt, aber ich konnte seine Schuhe sehen. Ich konnte seine Hand sehen, die unter dem Laken hervorguckte. Sein Gesicht hast du nicht mehr gesehen? Nein. Und dann kam in die vierte Etage und da war überall Blut an den Wänden, auf dem Boden, überall. Martina, das ist ein so unermessliches Unglück, wie ich es gerade schon sagte, dass man das ja gar nicht begreifen kann. Ich höre ja auch daran, wie du jetzt sprichst, dass du komplett unter Schock stehst. Das Schlimmste, was sie jetzt noch getan haben, und deswegen rufe ich auch bei dir an. Eine Boulevardzeitung, die ich jetzt nicht nennen möchte, hat noch den Namen meines Vaters in den Schmutz gezogen. Ich weiß nicht, was das ist, was es sich da dreht, aber... Sie haben gesagt, mein Vater hätte das Haus terrorisiert und dass das die Gründe für diese Attacke gewesen wären. Ja, das ist ganz schrecklich. Das ist nicht wahr. Und wenn man mit der Respekt vor dem Toten gebietet es sowieso, solche Dinge generell jetzt überhaupt nicht zu thematisieren. Es geht darum, dass ein Mord passiert ist, dass Menschen, du und deine Mutter und die Angehörigen in tiefster Trauer und großem Schock stehen. Und letztendlich geht es um Mitgefühl und um Aufklärung. Aber die Sache ist ja aufgeklärt. Der Täter hat sich ja selbst gerichtet. Ja. Wie war dein Verhältnis zu deinem Vater, Martina? Mein Vater hat mich abgöttisch geliebt und ich ihn. Bist du das einzige Kind? Ich bin das einzige Kind. Er hat mir den Namen Martina gegeben, das war seine Idee. Er hat immer gesagt, die kämpfen kann. Und das versuche ich. Aber manchmal kann ich nicht mehr. Martina, mir tut das unfassbar leid, was ihr gerade durchmacht. Und ich bin fassungslos, was Menschen antun. Alle Uhren meines Vaters, er hatte fünf Uhren, also Armbanduhren, alle sind um 11:40 stehen geblieben. Keine kriegen wir mehr zum Laufen. die Uhren, die auch in der Wohnung sich befanden, sind stehen geblieben, weil in seiner Todessekunde. Das ist ja unfassbar. Das ist, als ob man das Licht unserer Familie weggenommen hat. Mein Vater hat mit seinen Händen alles gemacht. Martina, er war Schreiner. Martina, lebst du alleine? Eigentlich ja. Im Moment bin ich aber bei meinem Lebensgefährten. Ah ja. Ich finde, dass es ganz wichtig ist, dass du nicht alleine bist. Und ich weiß auch nicht, ob es gut ist, dass deine Mama alleine ist, aber das müsst ihr in der Familie entscheiden. Ich möchte, dass wir jetzt im Hintergrund überlegen, wie wir euch ein klein wenig beistehen können durch einen Ratschlag, was ihr unternehmen könntet für euch, damit ihr euch etwas stützt. Ja. Ich habe eine sehr nette Psychologin heute Nacht hier, das ist Sabine. Ja. Und wenn du jetzt gleich auflegst, dann wird Sabine dich anrufen. Ja. Und dann kann mal in Ruhe besprochen werden, was zu tun ist. Ich möchte dir von meiner Seite nochmal mein tiefstes Mitgefühl aussprechen. Danke. Darf ich noch eine Sache sagen? Natürlich. 2 Tage vor dem Tod meines Vaters war er hier. Mein Vater hatte sich während der Renovierungsarbeiten am Finger verletzt. Ich habe seine Hand verbunden und habe da zum ersten Mal gesehen, dass er durch die Arbeit, die er also 30 Jahre in dem Haus geleistet hat, er hat sich die Hände kaputt gearbeitet. Die Hände waren, er konnte die Fingerkuppen nicht mehr bewegen. Aber mein Vater hat weitergearbeitet. Er wollte ein Zuhause für die Menschen schaffen dort. Und das ist der Dank. Martina, ich bitte dich aufzulegen und wir werden uns sofort bei dir melden. Ja. Ich wünsche dir und deiner Mutter ganz, ganz, ganz viel Kraft. Danke. Auf Wiederhören. Danke. 0800 220 50 50, unsere Telefonnummer, die ist kostenfrei für euch. Oder ihr mailt uns domian@wdr.de und schreibt bitte in die Nummer eure Telefonnummer auch mit rein und ein paar Stichworte zu eurem Thema. Jetzt bin ich verbunden mit Mike und Mike ist 53. Guten Morgen, Mike. Ja, guten Morgen, Domian. Guten Morgen, Mike. Hallo. Um was geht's über dir? Ja, ich hatte letzte Woche auch deine Sendung gesehen bzw. gehört. Da war ja auch ein Dialysepatient, der von seiner Geschichte erzählt hatte. Ja. Genau, und das hat uns auch sehr bewegt, weil wir haben eine Tochter, die mittlerweile 23 Jahre ist, und der ist ein ähnliches Schicksal widerfahren, aber dann mit 18 Jahren. Und das war für uns auch eine ganz tragische Geschichte, denn sie war bis zu dem Zeitpunkt, ein ganz normales Kind und auch ein Jugendlicher, gesund, hat in einer Tanzsportgruppe, Showtanzgruppe, also auch sehr erfolgreich getanzt und ist dann von einem auf den anderen Tag dann mit dieser Krankheit konfrontiert worden. Von einem auf den anderen Tag? Genau. Ohne irgendwelche Vorbeschwerden, war sie ja früher fit und gesund. Ganz genau. Und das war für uns natürlich auch schon ein ziemlicher Schock, denn wie gesagt, durch einen simplen Wespenstich ist dann eigentlich eine Blutuntersuchung in Gang gesetzt worden und da stellte man plötzlich fest, dass die Kreatininwerte sehr, sehr hoch angestiegen waren. Das sind die Nierenwerte, ne? Genau, ganz genau. Und Das heißt, eine oder beide Nieren haben nicht mehr richtig gearbeitet. Genau. Also beide Nieren haben zu dem Zeitpunkt quasi komplett versagt. Ja. Und als meine Frau mit ihr dann abends zu einem entsprechenden Spezialisten gefahren ist, musste sie sofort am gleichen Abend noch dialysiert werden. Am gleichen Abend noch? Ja, genau. Mhm. Da war sie 18 Jahre alt. Ganz genau. Sie ist heute 23, sagst du? Ja. Ist sie jetzt so lange an der Dialyse? Ja, wir haben es also so gemacht, wir haben natürlich auch ärztlichen Rat dann eingeholt und uns hat man natürlich auch nahegelegt, über eine Nierenspende dann nachzudenken. Ach so. Und meine Frau und ich haben uns dann auch entsprechend untersuchen lassen und letztendlich ist dann die Entscheidung auf mich gefallen, weil bei mir die entsprechenden Werte wohl sehr positiv waren. Ach. Und wir haben dann auch eine Nierentransplantation eingeleitet. Ach, das heißt, du hast eine Niere deiner Tochter gespendet? Genau. Ah. Ja. Und das war auch, relativ kurzfristig. Also innerhalb von 3 Monaten konnte dann die Nierentransplantation auch dann über die Bühne gehen. Ach so, das heißt, sie musste gar nicht so lange zur Dialyse. Genau. Sondern sie wurde dann quasi erlöst durch die Spende, durch deine Spende. Ganz genau. Und hat sie deine Niere akzeptiert? Ging es ihr denn gut nach der Operation? Ja, das war dann die zweite Problem, was dann eingetreten ist. Im Grunde waren die medizinischen Parameter mehr als optimal. Mhm. Und die Transplantation war mit einigen Komplikationen verbunden, da man bei der Voruntersuchung meiner beiden Nieren eine Kleinigkeit da übersehen hatte. Mhm. In der Regel ist es ja so, dass eine Niere eine Arterie und eine Vene hat, an die dann auch die Durchblutung sicherstellt. Mhm. Und bei mir hat man offensichtlich übersehen bei dieser Voruntersuchung, dass ich nicht nur eine Arterie und eine Vene, sondern eine Arterie und 2 Venen hatte. Ach so. Und da musste dann eben bei der Transplantation das OP-Team natürlich darauf reagieren. Und das hat dann in der Nacht noch direkt unmittelbar nach der OP dann zu ersten Komplikationen geführt bei meiner Tochter. Und in der Konsequenz war es dann so, dass dann mein Organ 3 Monate später wieder entnommen werden musste, weil man eine bis dato bei ihr unerkannte Blutgerinnungskrankheit nicht feststellen konnte. Das ist ja dann besonders tragisch und ärgerlich. Dann hast du dich auch dieser Tortur unterzogen, die ja sicherlich nicht einfach ist. Lass uns mal ein paar Worte darüber sprechen. Wenn man einem Menschen eine Niere spendet, was muss man da alles machen und auch dann über sich ergehen lassen? Ja, es ist im Grunde erstmal so, dass man auch einen medizinischen oder einen psychologischen Test durchlaufen muss, auf der einen Seite, und das überhaupt mental schafft. Genau. Und dann muss natürlich, die medizinischen Untersuchungen, die folgen natürlich, das ist ein sehr umfangreiches Programm, was dann abläuft. Wie lange ist man denn beschäftigt von Entscheidung bis zu OP-Termin? Also bei uns war es ja letztendlich 3 Monate. Mhm. Das ist, also wie man uns gesagt hat, schon turboschnell. Ja. In der Regel dauert es viel, viel länger, weil wir haben natürlich schon gesehen, unsere Tochter hat gelitten, wir haben auch sehr gute Unterstützung durch die Ärzte auch im Klinikum da gehabt. Sag mal, diese ganzen Voruntersuchungen, die du dann hast auch durchführen lassen an dir oder die durchgeführt werden mussten, die wurden ambulant gemacht oder musstest du denn dafür in eine Klinik? Das war sowohl als auch. Ja. Zum Beispiel, es gibt da so eine Angiografie, da werden also die Untersuchungen der Organe nochmal vor Ort vorgenommen. Mhm. Da muss man eine Nacht in der Klinik bleiben. Ansonsten war es halt ambulant, was da gemacht werden musste. Mhm. Wenn du so zusammenfasst, wie lange hast du im Krankenhaus gelegen, inklusive OP? Ich habe gar nicht so lange ich glaube, das waren vielleicht 2 Wochen in der Summe, ja. Diese Operation stelle ich mir nun auch schwierig vor. Da wird einem Menschen eine Niere rausgenommen. Ja. Und da kommt ja nichts Neues rein, das wird ja irgendwie vernäht dann, Ganze. Wie lange hat die Operation gedauert? In der Regel dauert so eine OP 3 bis 4 Stunden. Ja? Ja. Wie hast du dich denn danach gefühlt? Also mir ging es relativ gut danach, muss ich sagen. Man wird ja natürlich optimal dann auch versorgt. Also ich hatte schon am 2. Tag die Möglichkeit, meine Tochter oben auf Intensivstation dann auch zu besuchen. Und also, war das für dich schmerzhaft? Klar, man hat natürlich ein bisschen damit zu kämpfen, aber da haben die Ärzte auch schon entsprechende Möglichkeiten, das auch zu lindern. Also ein Mensch kann ja, das wissen wir mittlerweile alle, mit einer Niere ganz gut leben. Oder auch gut leben. So, jetzt ist der tragische Fall eingetreten, du hast die Niere gespendet, aber die musste dann wieder entfernt werden. Nach wie vielen Wochen, sagst du? Ja, ungefähr 3 Monate. Nach 3 Monaten. Ja. Besteht denn, hätte theoretisch die Möglichkeit bestanden oder wurde es gar so gemacht, dass du die Niere dann wieder bekommst? Nein, das ist nicht mehr möglich. Sobald man auch, und das ist ja auch so eine ganz wichtige Entscheidung, dann in dem Moment, wo man da liegt und man entfernt das Organ und durchtrennt die Arterien und die Venen, ist es nicht mehr reparabel. Ist also da muss das Organ auch entfernt werden. Ja. So, jetzt hat deine Tochter diese Niere wieder verloren. Wie geht es ihr denn heute? Ja, dann hat sie natürlich, kannst du dir vorstellen, die 3 Monate im Klinikum da verbracht. Und das war so, das war ein Hoffen und Bangen, ein Auf und Ab. Das war die schlimmste Zeit unseres Lebens, weil wir hatten natürlich immer wieder gehofft, dass dieser schlimme Fall nicht eintritt. Auch die Ärzte haben alles versucht, das zu verhindern. Aber letztendlich nach 3 Monaten wurde das Organ wieder entnommen. Ja, und dann hat sie natürlich diese Tortur durchgemacht mit der Dialyse. Dann musst du dir vorstellen, die war gerade dabei, ihr Abi zu machen. Das konnte sie alles nicht mehr weitermachen. Und, aber wie geht es ihr heute? Ja, heute ist es so, und das ist eigentlich jetzt ein Glücksfall, nach den ganzen schwierigen Zeiten, die sie hinter sich gebracht hatte. Am 10. November im letzten Jahr hat sie dann nachts einen Anruf bekommen und da war plötzlich eine Spenderniere für sie da. Ah. Und diese Transplantation ist hervorragend gelaufen. Sehr gut. Auch jetzt die Mediziner natürlich auch gesehen haben, was war an Vorerkrankungen da, und das konnte man letztendlich alles mit einarbeiten. Und diese Transplantation ist also hervorragend gelaufen. Das bedeutet, heute geht es ihr den Umständen entsprechend gut oder sogar sehr gut? Sehr gut, würde ich sagen. Nach so vielen Jahren, Gott sei Dank. Ja. Gott sei Dank. Und ich denke, das ist auch ganz wichtig. Ich meine, der Zuhörer, der in der letzten Woche ja mit dir gesprochen hatte, hatte ja durch seine Probleme, die er da geschildert hatte, kam er möglicherweise gar nicht für den Transplantation in Frage. Ja. Aber ich kann auch nur jeden nahelegen und auch empfehlen. Ich meine, die Bundesliga hat das, glaube ich, auch am letzten Wochenende gemacht, nochmal für Organspende geworben. Ja, man kann nicht genug werben dafür. Genau, ich denke, da sollte jeder nochmal drüber nachdenken. Das ist, glaube ich, lebensrettend. Ich weiß absolut. Meine Tochter hat jetzt eine Niere bekommen von einer Person, die auch ihre anderen Organe gespendet hat und hat damit möglicherweise 3 Leben gerettet, beziehungsweise das Leben 3er Menschen komplett verändert. Ja. Also, ich freue mich sehr, Mike, dass es deiner Tochter gut geht. Ja, und ich freue mich auch, dass es dir gut geht. Du hast das ja offensichtlich dann auch gut überstanden. Und wenn du vernünftig lebst, kannst du damit ja auch steinalt werden, ne? Mit der einen Niere. Das hoffe ich doch, ja. Ja, das hoffen wir alle. Schön, dass du angerufen hast. Alles Gute wünsche ich. Ja, danke. Auf Wiederhören. Tschüss, Mike. Ja, tschüss. So, liebe Leute, jetzt möchte ich euch gerne erzählen, was wir morgen für ein Thema haben. Mir ist immer so, als wäre heute Montag, aber heute ist ja schon Dienstag. Also morgen ist ja die Nacht von Mittwoch auf Donnerstag und traditionell haben wir da ein Thema. Und morgen möchte ich mich gerne mit euch über Hospize unterhalten. Ich möchte gerne sprechen mit Menschen, die in einem Hospiz arbeiten, sei es ehrenamtlich oder auch festangestellt. Ich möchte gerne mit Menschen sprechen, die in einem Hospiz liegen und noch dazu in der Lage sind, ein Telefonat zu führen, natürlich. Und natürlich auch sehr gerne mit Angehörigen. Das ist unser Thema morgen. Ich bin sehr gespannt. Ich finde, das ist ein sehr wichtiges und interessantes Thema. Die Hospizbewegung ist etwas, wie ich finde, Großartiges, was sich in den letzten Jahren so entwickelt hat. Und ein großer Segen für Menschen am Ende ihres Lebens, dass sie unter diesen Umständen dann ein betreut werden und mit Menschen zusammen sein können. Also, das ist unser Thema morgen, und wenn ihr gerne darüber mit mir sprechen wollt, meldet euch. Ab 0 Uhr könnt ihr euch morgen wieder melden oder mailen domian@wdr.de. Weiter geht's mit heute und der freien Themennacht, und hier ist Tanja, und Tanja ist 35. Guten Morgen, Tanja. Ja, hallo, Domian. Hallo, Tanja. Um was geht's bei dir, Tanja? Ich habe vor 2,5 Jahren Schlaganfall gehabt. Vor 2,5 Jahren? Ja. Also auch sehr jung. Ja. Du hast eine Erdwille. Hattest du Vorerkrankungen? Nein. Ja, ich habe einen Hirntumor. Ach, du hast einen? Vor 2 Jahren, ja. Den hattest du damals schon? Ja. Aber der hat mir keine Probleme gemacht. Also kann man sagen, dass der Schlaganfall zusammenhing mit dem Gehirntumor? Nein, überhaupt nicht. Überhaupt nicht? Nein. Das heißt, den Schlaganfall hättest du auch bekommen, wenn der Gehirntumor nicht da gewesen wäre? Weiß man nicht. Weiß man nicht. Mhm. Ja, weil es ja unter Vollnarkose passiert ist. Der Schlaganfall ist unter Vollnarkose passiert? Ja. Weswegen warst du in Narkose verlegt worden? Ich habe Arthrose im Kiefer, beidseitig. Bitte? Man hat mir damals vor 10 Jahren den Kiefer beidseitig gebrochen, während der Zahn OP. Und da habe ich natürlich Angst gehabt, dass es wieder passieren könnte. Und da haben die wieder Vollnarkose gemacht. Ach so, also für einen, es war ein Zahnarzttermin. Ja, genau. Und da hast du eine Vollnarkose bekommen. Ja, genau, ja. Du sprichst wahrscheinlich so ein bisschen ungewöhnlicher aufgrund der Schlaganfallfolge. Genau, ja. Verstehe. Als wieder lernen, laufen, sprechen, essen, alles. Verstehe. So, dann solltest du zum Zahnarzt, ganz einfach mal profan ausgedrückt, bist in eine Vollnarkose gelegt worden. Ja. Und in dieser Vollnarkose hast du den Schlaganfall bekommen. Ja, und während der Vollnarkose habe ich auch noch einen epileptischen Anfall bekommen. Nun hat das nichts mit dem Zahnarzt zu tun. Das hätte dir bei jeder anderen Vollnarkose, wenn du jetzt am Blinddarm operiert worden wärst, genauso passieren können. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall steht fest, die Ärzte haben zu spät gehandelt. Mhm. Der OP-Termin war um 12 Uhr. Mhm. Um 3 Uhr haben sie meinen Mann angerufen, da war ich immer noch nicht wach. Und da haben sie mir irgendwie eine Beruhigungsspritze gegeben, weil ich um den ganzen Körper am Zittern war. Ich habe meinem Mann mehrfach gesagt, wir sollen Krankenwagen rufen, haben sie aber nicht getan. Am Abend, Viertel von neun, haben sie erst Krankenwagen gerufen, da war es aber schon spät. Das hat also nicht in einer Klinik stattgefunden? Nein. Sondern in einer Zahnarztpraxis. Genau, ja. Das heißt, wenn die sofort dich in eine große Klinik, auf eine Intensivstation gebracht hätten, hätte es viel besser ausgehen können. Ja, so ist es. Kann man sagen, dass das schon durchaus ein Versagen der behandelnden Ärzte war? Ja, der Prozess läuft noch. Der Prozess läuft noch? Ja. Der Prozess läuft noch. Ja. Schlaganfall. Als du dann aufgewacht bist irgendwann, wie hast du dich gefühlt? Was hast du gefühlt? Ich weiß gar nicht. Ich lag 3 Wochen im Koma. 3 Wochen? Ja. Mhm. Nach dem Vorfall. Mhm. Ich bin in der Praxis noch ins Koma abfallen, wurde noch reanimiert im Krankenwagen. Und damit ich Krankenhaus wach geworden nach 3 Wochen, da haben die Ärzte mir gesagt, ich wäre mal vor zwischen der Woche gewesen, wollte dann aber aus dem Fenster springen. So. Und ja, keine Ahnung warum. Und dann war ich 1,5 Tage in der Psychiatrie. Wegen der Sache, wegen dem Fettersprung. Und die Richter haben dann entschieden, dass ich in Psychiatrie bin, weil ich hier selber nicht entscheiden konnte zu dem Zeitpunkt. Konntest du denn, warst du auch gelähmt oder konntest du dich ein bisschen bewegen? Ich habe Spaß gehabt in beiden Händen. Hast du denn da überhaupt verstanden, was mit dir geschehen war, als du dann so ein bisschen zur Besinnung kamst? Nee, nein, überhaupt nicht. Überhaupt nicht. Gar nicht. Wie lange hast du jetzt in der Reha zugebracht, um wieder so jetzt auch reden zu können, wie wir reden? Ich war nach dem Unfall 5 Wochen im Krankenhaus und 7 Wochen in der Reha. Mhm. Und letztes Jahr, vorletztes Jahr war ich nochmal 7 Wochen in der Reha. Mhm. Es hat lange gedauert. Ich habe auch Ergotherapie, Logopädie. Also das ganze Programm, was man dann so machen muss. Ja, kannst du dich denn einigermaßen wieder so bewegen oder fällt es dir schon noch schwer? Ja, es fällt schon schwer. Ich falle zwischendurch rum, weil ich auch fast blind bin. Auch durch den Schlaganfall? Ja. Ja, weil das Gehirn ist so schwer geschadet. Das ist ein irreparabel, sagen die jetzt. Also du bist durch diesen Schlaganfall fast erblindet, kann man das so sagen? Ja, genau. Mein Gott. Jetzt hast du gerade mir erzählt, dass du damals, als das passiert ist vor 2,5 Jahren, auch einen Gehirntumor hattest. Wie sieht es denn heute mit dieser Erkrankung aus? Der wird alle halbe Jahr kontrolliert, aber der ist nicht bedrohlich. Also der richtig keinen Schaden. Der ist gutartig. Ach so, ja. Lebst du im Moment mit einem Partner zusammen? Ja, mein Mann. Mit deinem Mann. Hast du Kinder? Ja, 2. 2 Kinder? Wie alt sind die Kinder? Der Kleine ist 9, der wird 10 nächsten Monat und der Große wird am Sonntag 11. Aber wie schaffst du das denn jetzt, da du doch sehr angeschlagen bist, den Haushalt zu führen oder dich um die Kinder zu kümmern? Gar nicht. Die Kinder sind im Heim. Die sind im Heim? Ja. Weil du das nicht schaffst? Ja. Wie lange sind die jetzt schon im Heim? 2 Jahre. 2 Jahre schon. Und da gab es keine andere Möglichkeit, dass dein Mann sich irgendwie kümmert? Das Problem ist, die beiden haben ADS. Hm. Und das ist für dich dann. Das heißt, du hast einen so schweren Schicksalsschlag erstmal persönlich bekommen durch deine Erkrankung. Genau. Und dann kommst du nach Hause und bist einigermaßen wieder fit, sofern man das so sagen kann. Und dann müssen deine Kinder in ein Heim, weil du es nicht schaffst. Genau. Wie sieht denn der Kontakt zwischen dir und deinen Kindern oder zwischen euch und euren Kindern aus? Wir schlafen jeden Abend die Woche. Einmal die Woche? Ja. Mhm. Und alle 3 Wochen sehe ich die Kinder, was da sehen. Ich kann das zwar nicht so gut erkennen, aber trotzdem. Kommen die Kinder denn dann zu euch nach Hause? Ja, übers Wochenende. Und warum nur alle 3 Wochen? Die könnten doch öfter kommen, wenn der Papa am Wochenende zu Hause ist. Ja, das Problem ist aber, mein Mann ist auch krank. Der hat einen hohen Blutdruck. Und das Problem ist, dadurch hat er auch ständig Kreislaufprobleme. Und die Tier vom Heim mit der Jungen und sagte damals auch, es ist besser, wenn die Kinder im Heim sind. Mhm. Weil die da besser betreut werden können. Verstehe. Wie haben denn die Kinder das aufgefasst, als die dann ins Heim mussten? Gar nicht gut. Ganz gut? Nee, gar nicht gut. Gar nicht gut? Die wollen nach Hause weiter. Ja, klar. Ja. Sag mal, Tanja, bevor das da vor 2,5 Jahren passiert ist, abgesehen von der Erkrankung im Gehirn, warst du sonst so eine normal gesunde Frau? Nee, ich habe als Kind die irgendwelche Krankheit gehabt. Das ist eine Knochenkrankheit. Ach so. Ja, und muss 4 Jahre auch ständig zu Ärzten. Verstehe. Also du warst schon mit Krankheiten sehr vertraut vorher. Und dann kam dieser Hammerschlag dann auch noch dazu. Du sagst, ihr führt gerade einen Prozess. Ja. Wie hat euer Anwalt so die Aussichten dargestellt? Besteht die Chance, dass du zumindest etwas Schmerzensgeld bekommst? Die Chance besteht schon, aber ob wir es durchkriegen, ist noch ungewiss. Mhm. Was denkst du, wenn du dir vorstellst, dass wahrscheinlich der Mann, der die Narkose eingeleitet hat, dass der schuld an deinem Schicksal ist? Wie denkst du darüber? Ich könnte heute, ich bin so wütend auf den. Mhm. Also vor allen Dingen, weil er auch gesagt hat, er könnte sich ja nicht viel erinnern. Mhm. Und das Protokoll wurde auch nur bis 16 Uhr geführt, also danach nicht mehr. Mhm. Und er wusste damals auch, was ich für Medikamente nehmen musste, durch den Kieferbruch. Mhm. Und da war Tramadol bei, Isamorphin. Und das habe ich aber eine Woche vor der OP abgesetzt. Ja, also aber, da gab es dann irgendwie Zusammenhänge und Nebenwirkungen und Wechselwirkungen. Und ja, aber das glauben die Ärzte nicht. Mhm. Weil das schon vor eine Woche davor abgesetzt wurde. Tanja, du lebst jetzt mit deinem Mann alleine in der Wohnung. Genau. Schaffst du denn so für dich so den Alltag alleine zurzeit? Nein. Auch nein. Nicht? Ich bin Pflegefall, ich bin 100% verbindet. Mhm. Das heißt, kommt jemand, der dir hilft oder wie geht das? Nee, mein Mann und meine Schwester haben die Pflege übernommen. Ah ja. Ja. Kannst du, aber du kannst ja laufen, kannst du? Ja. Das geht schon. Mhm. Ja. Und zur Toilette gehen kannst du auch? Ja. Ja. Aber du kannst eben aufgrund auch der Sehbehinderung wahrscheinlich gar nicht viel so auch im Haushalt machen. Nee, gar nicht. Wie verbringst du deine Tage? Ja, viel mit Schlafen. Mhm. Weil die Medikamente, die ich nehmen muss, die macht auch einen ziemlich müde. Ja. Oder mit Spaziergängen mit meinem Mann oder bei meiner Schwester zu Hause. Mhm. Ja. Bist du manchmal sehr, sehr traurig, wenn du so dein Leben besiehst? Ja. Ja. Vor allen Dingen, als ich aus der Reha nach Hause kam, das erste Mal, da habe ich 2 Wochen später erfahren, dass mein Stiefmutter auch im Koma lag. Mhm. Und da diese dort gewesen nachher. Mhm. Ich glaube, Tanja, das ist anstrengend für dich, ne? Das Gespräch. Ja. Ich mag das schon. Ich habe mich sehr gefreut, Tanja, dass wir beide uns so übers Telefon zumindest kennengelernt haben. Ja. Und ich würde auf jeden Fall sagen, dass wir dich jetzt nochmal zurückrufen gleich. Ja. Dann hört sonst niemand zu und dann kann man ein bisschen entspannter sprechen. Ja. Und du kannst dir ganz sicher sein, der allerbesten Wünsche von allen Menschen, die jetzt zugehört haben. Ja, danke. Die dir und deiner Familie sehr viel Gutes und sehr viel Kraft wünschen. Und ich natürlich auch. Ja, danke. Liebe Tanja, dann legst du bitte auf und wir melden uns gleich nochmal. Ja, mache ich. Alles Liebe von ganzem Herzen. Danke dir. Tschüss. Tschüss. Und schon geht's weiter mit Marie und die ist 40. Guten Morgen, Marie. Guten Morgen, Domian. Hallo Marie. Weswegen rufst du an? Ja, ich mache mir Sorgen um die Tochter meiner besten Freundin. Und wie alt ist die Tochter? Die Tochter ist 12 Jahre alt. Und was ist da los? Die Tochter ist fresssüchtig. Fresssüchtig? Ja. Das heißt, sie isst ganz viel und erbricht es wieder. Nein, die hat keine Bulimie. Ach so. Nein, die behält das leider alles drin, das ist noch viel schlimmer. Ach so. Ja, das Kind wiegt 150 Kilo. 150 Kilo, ein 12-jähriges Mädchen. Ja, und sie ist ungefähr 1,50 Meter oder 1,51 Meter groß, ja. Boah. Ja, ich habe, also ich sollte vielleicht kurz dazu sagen, dass dieses Kind ziemlich viel mitgemacht hat. Die hatte fast ihre Mutter verloren durch ein Zuckerkoma. Die ist 2005 für anderthalb Jahre ins Koma gefallen. Deine beste Freundin? Ja, und die hat das überlebt. Mit einigen Schäden zwar, aber sie ist, also ihre Lähmung hat sie überwunden. Die hat erst im Rollstuhl gesessen. Wo war denn das Kind, während die Mutter im Koma lag? Der Vater und die Tante, also die Schwester der Mutter, haben sich gekümmert. Haben und das sehr gut auch. Die haben sich gut gekümmert? Ja, sehr liebevoll. Also wirklich, das war perfekt. Aber dennoch hatte das Kind natürlich ständig Angst. Sie hat das ja alles schon verstanden. Und konnte ihre Mutter die ganze Zeit auch nicht sehen. Weil sie in so einem schlechten Zustand war, das ging nicht. Das konnte man ihr nicht zumuten, dass das Kind damit ins Krankenhaus ging? Nein, das ging nicht. Wie geht es denn deiner besten Freundin jetzt heute nach dem, was geschehen war? Ach, die ist ganz tapfer. Die war erst gelähmt und hat sich aber dann in anderthalb Jahren mit Ergotherapie und Physiotherapie und ach, was weiß ich alles, hat sich aus dem Rollstuhl wieder rausgekämpft. Mit aller Kraft, obwohl die Ärzte ihr gesagt haben, das ist unmöglich, aber heute läuft sie am Gehwagen und kann manchmal sogar einkaufen gehen. Ah ja, sehr gut. Ja. Ist sie geistig ganz fit? Ja. Ja. Wann hat denn das Kind, das jetzt 12 Jahre alt ist, angefangen zu fressen, so wie du es gerade ausgedrückt hast? Ja, die hat schon, also als die Mutter so krank wurde, sie ist vorher schon mal krank gewesen, aber nicht so schlimm jetzt halt, da fing das eigentlich an. Da war sie, ich glaube, 7. Hat das erste Mal so angefangen, aber das war alles nicht so bedrohlich, das sah noch nicht nach einer Fresssucht aus. Halt ein bisschen pummeliges Kind halt, nicht? Ja. Und jetzt ist er halt in der Kur gewesen. Ich habe Ende letzten Jahres, auf die beiden eingeredet und habe mir insbesondere die Mutter sozusagen zur Brust genommen und ihr ins Gewissen geredet und habe ihr erklärt, dass ihr Kind jederzeit sterben kann und dass das Kind jederzeit einen Schlaganfall kriegen kann. Ist das denn der Mutter nicht selbstbewusst? Bitte? Ist das denn der Mutter nicht selbstbewusst? Schon, aber sie verdrängt das. Wie viel verdrückt das Kind denn so am Tag? Oder was isst sie in welche Mengen? Hast du so einen groben Überblick? Ja, also ich sage jetzt mal so ein Beispiel, zum Frühstück so 8 bis 10 belegte Brote, zum Mittagessen 10 bis 15 Eier, also jetzt sage ich nur, um irgendwas jetzt zu sagen, ein Beispiel jetzt, ne? Sagen wir mal eine Pfanne Rührei mit 10, 15 Eiern und einige Scheiben Brot dazu. Und dann gibt es auch noch einen Nachtisch und das kann man auch nicht verhindern, die klaut auch Essen. Man kann auch nichts bei ihr verstecken. Also es sind schon keine Süßigkeiten im Haus oder irgendwelche anderen Sachen, die ihr schaden könnten. Und ich wollte sagen, ganz normale Sachen. Eigentlich kann man doch als Eltern radikal eingreifen, indem man einfach nicht mehr so viel im Haus hat und es ihr einfach auch untersagt, dann in den Kühlschrank zu gehen oder einfach nicht einkauft. Das macht sie, wenn die Mutter schläft auch. Die frisst ihr auf Deutsch gesagt nachts den Kühlschrank her. Geht das Kind, kann die in die Schule gehen? Ja, die wird aber sehr gehänselt und ist da auch sehr ausgegrenzt und hat also auch in der Schule keine Freunde. Es gibt nur ein Nachbarsmädchen, das mit ihr spielt. Ich bin immer noch fassungslos, wenn ich mir das vorstelle. 150 Kilo sagst du, ne? Ja. 150 Kilo bei 1 Meter, etwas über 1,50 groß. Ja. Ja. Ich kann es mir fast gar nicht vorstellen, wie sie aussieht. Das ist eine Tonne, das Kind. Ja, das ist ganz schlimm. Und sie hat auch schon Gelenkprobleme und sie ist auch akut gefährdet. Das wissen wir alle, dass sie jederzeit einen Schlaganfall oder einen Herzinfarkt oder auch einen Zuckerschock oder sowas mal kriegen kann. Die Mutter ist ja schon Diabetikerin. Das liegt eh schon in der Familie. Aber nochmal gefragt. Du sagst, deine beste Freundin ist geistig absolut fit. Sowas kann man doch nicht verdrängen. Das schreit einen doch jeden Tag an, das Bild, dass man was tun muss. Sie ist psychisch zu schwach dafür. Und der Vater? Der Vater lebt nicht bei den beiden. Ach so. Der hat aber einen sehr guten Kontakt und ist also auch regelmäßig da, so zweimal in der Woche, und telefonieren tut er täglich mit seinem Kind. Ja, sagtest du gerade, sie war in einer Klinik schon? Ja, und hat auch ganz toll abgenommen. Sie ist vor 10 Wochen ungefähr, vielleicht waren es auch 11, ich weiß nicht mehr genau, Wochen zurückgekommen. Mhm. Hat, also sie ist eingeliefert worden mit 135 Kilo, hat dann 13 Kilo abgenommen. Mhm. Und hat dann jetzt bis auf 150 zugenommen. Also volle Kanne alles wieder zurückgeschlagen. Ja. Wie lange war sie in der Klinik? Ja, 6 Wochen. Das ist zu wenig. Ich weiß, ich habe denen das vorher schon gesagt und habe auch der Mutter erklärt, das ist eine Suchterkrankung. Mhm. Und Suchterkrankungen kann man nicht in 6 Wochen behandeln. Das braucht es einfach länger. Mhm. Und auch dauerhafte Therapie. Absolut. Und ich komme aber nicht mehr ran. Ich habe einen sehr guten Kontakt zu Kind und Mutter und wir sehen uns täglich. Und das Kind hat mich richtig lieb. Also ich bin wie eine Tante für sie, sage ich jetzt mal. Ne? Und wenn ich dabei bin, dann hört sie auch auf mich. Aber ich brauche nur aus der Tür rausgehen, dann stürmt sie den Kühlschrank und da kann meine Freundin nichts gegen machen. Ist das Kind dann so mental schon auf der Höhe einer 12-Jährigen? Nein, das Kind, das kommt dazu, hat eine Intelligenzminderung. Ja, ja. Und die geht auch auf eine Sonderschule und ist jetzt in der 4. Klasse erst. Ist sie denn freiwillig, mehr oder weniger freiwillig in diese Klinik gegangen? Nein, ich dachte, wir hätten sie überzeugt. Und sie ist dann auch gefahren ohne die Mutter, hat furchtbar gelitten unter dem Heimweh und hat jeden Tag geweint die ersten 3 Wochen am Telefon stundenlang, sodass sie kaum irgendwas mitmachen konnte mit den anderen, aber danach hat es dann gepackt und hat sich dann auch richtig Mühe gegeben, auch mitzumachen beim Sport und hatte auch wieder Freude an Bewegung und kam eigentlich auch gut gelaunt wieder und sehr motiviert, brachte Rezepte mit für Diätquark und alles, was so gesund ist und nicht so dick macht halt. Und so, wenn du jetzt deine Freundin sagst, das Kind stirbt, wenn du nicht etwas unternimmst, dann was sagt sie dann? Sie weint dann nur. Sie weint nur. Gibt es denn eine sonst, ich sag mal, respektierte Vertrauensperson, einen Hausarzt zum Beispiel, der ihr zusprechen könnte, deiner Freundin? Ich weiß es nicht. Also ich habe immer das Gefühl, dass da nichts passiert. Die Mutter selber hatte ja auch gesagt, also auf meinen Anraten hin, dass das Kind auf jeden Fall länger als 6 Wochen muss. Als sie von 6 Wochen hörte, hat sie auch gesagt, das reicht nicht. Sie muss mindestens ein Vierteljahr zur Kur, wenn nicht noch länger. Und warum haben die sie denn nicht dann länger da behalten in der Klinik? Angeblich ginge das nicht, das würde die Kasse nicht bezahlen. Ach, das ist doch Quatsch. Also das Kind ist ja, das schwebt ja sozusagen in Lebensgefahr. So sehe ich das auch, ja. Das gibt's nicht, dass also, und wenn das an der Kasse nicht bezahlen wird, ist das so ein Skandal, dass man das an die ganz große Glocke hängen müsste. Aber meinst du, sie hätte einen Anspruch darauf, nochmal in eine Kur zu gehen? Also, ich weiß es nicht. Ich bin dann alles andere als ein Jurist in Sachen Krankenkram. Das ist ja eh ein Dschungel für sich. Aber ich würde es als Bürger fordern. Ich finde, dass das Kind natürlich ein Recht darauf hat. Ich sollte mal mitgehen zum Arzt und da mal auf den Tisch schauen, auf Deutsch gesagt. Das wollte ich jetzt gerade sagen. Ich wollte gerade Folgendes sagen. Wenn deine Freundin scheint ja emotional auch überfordert zu sein. Ja, durch ihre Krankheit allein. Genau. So, dass sie lebt. Aber, sie sind so mit ihrer eigenen Krankheit beschäftigt. Genau. Aber rational kannst du sie doch wahrscheinlich erreichen, dass sie es auch so sieht, ne? Das heißt, sie braucht einfach. Ist doch ernst. So. Sie braucht nur jemanden, der das alles für sie macht und der ihr das abnimmt. Das heißt, wenn du wirklich so eine enge Freundin bist und dir was liegt an deiner Freundin und auch an dem Kind, dann ergreife du die Initiative, geh mit dem Kind zum Arzt, zu einem Arzt, den vielleicht sogar du gut findest, oder einen Arzt der Familie. Und wenn das nichts nutzt, geh zum nächsten Arzt. Ja. Und versuche einfach, diese ganze Sache einzufädeln. Und zwar sehr schnell. Muss da jetzt die Initiative ergreifen? Finde ich schon. Also würde ich jetzt, wenn ich an deiner Stelle wäre, ich wäre der beste Freund in so einer Situation, würde ich, du machst es ja sogar mit Einverständnis deiner besten Freundin. Du übergehst sie ja gar nicht. Ja. Wahrscheinlich wird sie dir dankbar sein, dass du ihr das abnimmst, denn das ist ja nicht schön, sich mit irgendwelchen Ämtern rumzuschlagen und mit Krankenkassen und so weiter. Aber wenn man da klar auftritt und immer einen guten Arzt oder vielleicht sogar ein paar Ärzte an seiner Seite hat, muss das funktionieren. Und wenn das nicht funktioniert, dann gib es an die Presse. Das Kind stirbt sonst. Was meinst du, wenn das an die Presse gelangt, wie man sich da kümmern würde? Da bin ich aber ganz sicher. Aber ich würde diesen Schritt noch nicht jetzt sofort machen. Denn es geht ja auch noch darum, das Kind zu schützen. Ja, natürlich. Wenn es zu schnell in die Boulevardpresse käme, dann ist es für das Kind schlecht. Und aber das ist so die letzte Karte, mit der man dann auch unter Umständen... Gar nichts mehr geben, ja. Um Gottes Willen, da kann sie sich ja gar nicht mehr vor die Tür trauen, dann kennt sie ja jeder. Genau. Aber so kann man halt auch dann unter Umständen der einen oder anderen Kasse Druck machen. Ja, und dann sagen, also wenn man wirklich nicht weiterkommt, sagen, im Zweifel gehen wir an die Presse. So, aber der nächste richtig seriöse Schritt finde ich erstmal, dass ihr das über den Arzt versucht und also ich kann es auch wirklich nicht glauben. Ich glaube auch nicht, wenn eine Krankenkasse wirklich diesen Fall sieht und das ordentlich attestiert ist von einem Arzt, dass es da Probleme gibt. Das kann ich mir nicht vorstellen. Also meinst du nochmal einen Anlauf machen und sagen, so, wir machen jetzt nochmal eine Kur und das wird jetzt gemacht und absolut, alle Hebel in Bewegung setzen. Was du jetzt sagst und wir machen das jetzt einfach. Absolut. Ich würde gerne auch noch dich nochmal anrufen lassen von meinen Leuten. Ja. Vielleicht ja. haben wir noch den ein oder anderen Verband oder irgendjemand, der dir da noch zur Seite... Vielleicht eine gute Klinik, die sich auskennt mit Kindern und Adipositas. Sowas zum Beispiel und vielleicht auch noch den ein oder anderen Patientenverband, der dir auch noch Tipps geben kann, wie du es anstellst und so weiter. Also da muss jetzt was geschehen, da muss was in die Wege geleitet werden. Okay. Wir rufen gleich nochmal an, Marie. Ganz lieben Dank. Alles Gute wünsche ich dir und vor allen Dingen viel, viel, viel Erfolg, dass du schaffst. Das brauche ich auch. Alles Gute. Dankeschön. Tschüss. Und eine schöne Nacht. Tschüss. Dankeschön. So, ihr Lieben, ich möchte euch nochmal unser Thema morgen sagen. Unser Thema morgen heißt Hospize. Ich möchte morgen mit Leuten sprechen, die in einem Hospiz arbeiten, die in einem Hospiz liegen oder auch mit Angehörigen. Wenn ihr auch gerne mit mir über dieses Thema morgen sprechen wollt, Hospize, dann meldet euch. Ab 0 Uhr sind die Leitungen hier immer geschaltet, gerne auch während der Sendung und natürlich auch gerne immer über unsere E-Mail-Adresse domian@wdr.de. Thema Hospize morgen. Hier ist Jasmin und die ist 20. Guten Morgen, Jasmin. Guten Morgen, Domian. Guten Morgen, Jasmin. Um was geht's denn bei dir? Und zwar, bei mir geht's um die Vergewaltigung meines Vaters. Um die Vergewaltigung deines Vaters? Ja. Dein Vater ist vergewaltigt worden? Nein. Ich bin von meinem Vater vergewaltigt worden. Ach so, du bist von deinem Vater vergewaltigt worden. Ja, ist aber schon länger her. Und naja, ich war 14 Jahre im Heim und ich habe nie Kontakt zu meinen Eltern gehabt, außer bis zu meinem 5. Lebensjahr. Mhm. Und vor 2 Wochen hat die Kriminalpolizei Wiesbaden angerufen, haben mir gesagt, dass mein Vater in Untersuchungshaft sitzt wegen Kinderpornografie. Mhm. Und haben mich natürlich Näheres gefragt, ob mein Vater sich damals nicht vergriffen hatte, weil ich ja damals was im Heim darüber gesagt hatte. Wie alt warst du da? Ja, mit 2 hat es angefangen, bis 5 hat es geendet. Also 3 Jahre hat es gemacht. Und da hat man schon so mit 4, 5, da kann man sich schon gut dran erinnern, ne? Ja, die blauen Flecke und die Schmerzen. Und ich weiß, dass es das allererste Mal in der Badewanne damals war und... Ich durfte aber halt nie meine Mom sagen, wenn ich die blauen Flecke hatte, sollte ich immer ihr sagen, dass es vom Schaukelpferd kommt und so. Also sie hat es ja nie richtig mitgekriegt, weil sie ja immer arbeiten war. Sie hat mich früh immer in den Kindergarten geschafft und abends hat sie immer bis spät gearbeitet. Und wo hattest du die blauen Flecke? Zwischen den Beinen. Zwischen den Beinen. Also die Oberschenkel, also Oberschenkelinnenseiten. Weil er zu brutal mit dir umgegangen ist. Ja, weil ich mich meist gewehrt hatte. Mhm. Wobei auch ein sanftes Umgehen genauso brutal ist, wenn man sich an ein kleines Kind... Und trotzdem wünscht man das keinem. Also er war ja, wie gesagt, betrunken und nicht mal, das ist keine Entschuldigung auf Deutsch gesagt, aber trotzdem. Ja, und jetzt heißt es natürlich, ich muss jetzt meinen Vater vor das Gericht treten und natürlich aussagen und wie gesagt, die waren vor 2 Wochen schon mal da und da hat die Polizistin mir diskrete Fragen gestellt, wie er was gemacht hat, wie lange er es gemacht hat, was er gemacht hat. Mhm. Ich konnte das einfach nicht beantworten, weil ich dann einfach zusammengebrochen bin und dann ins Krankenhaus bin. Nach diesem Gespräch bist du zusammengebrochen? Ja, ich bin suizidgefährdet, das heißt selbstmordgefährdet. Ich war 99, war ich auf der Dresdner Straße, also bei uns in Chemnitz, so was ähnliches wie eine Psychiatrie. Und bei jedem Problem, was auftreten tut, sehe ich da keinen Sinn mehr in meinem Leben, auf Deutsch gesagt. Dadurch sag mal, ist alles. Eine Frage nochmal zu deinem Verhältnis zu deinem Vater. Wie lange hast du den jetzt nicht gesehen? Wie lange habe ich den jetzt nicht gesehen? Wie gesagt, ich war im Heim und da gibt es sowas wie Hilfepläne. Und da werden alle Elternteile eingeladen, sodass man natürlich besprechen tut, wie sich das Kind entwickelt und was es so macht. Sag mal so eine, so eine Jahreszahl. Wie viele Jahre nicht gesehen? Wie viele Jahre? 9, 10. Neun, zehn. Ungefähr. Davor habe ich ihn bloß auch bloß einmal gesehen gehabt. Wenn du an diese Zeit zurückdenkst, an diese ferne Kinderzeit, könnte ich mir vorstellen, dass das für dich das totale Grauen ist, wenn du anfängst, dich zu erinnern. Ja. Dass es ganz schlimm ist. Ja. Jetzt hat die Polizei ihn festgenommen wegen Kinderpornografie. Wegen der Kinderpornografie, weil sie bei dem auf dem PC... Und man vermutet, dass er sich vielleicht auch noch an anderen Kindern vergangen hat, zusätzlich genau, zu genau, an meine Halbgeschwister. Mhm. Damals hatte der zwei Affären gehabt und es sind zwei Kinder entstanden und die Polizei hat mir auch Fotos gezeigt, die halt von den PCs sind und dann habe ich halt auch meine zwei Halbgeschwister entdeckt. Ich weiß, ob das ein Vorname und da weiß ich nicht. Und haben sie mich halt auch gefragt, ob er mich damals gefilmt hätte oder Fotos gemacht hat. Aber das konnte ich natürlich nicht beantworten. Möchtest du denn Aussagen gegen ihn? Ich möchte Aussagen, ja. Aber ich kriege das seelisch-moralisch einfach nicht auf die Reihe, zu erzählen, was er zwischen meinen Beinen auf Deutsch gesagt gemacht hat, wie lange er es gemacht hat. Das wollen die alles wissen, ne? Ja, das wollen die alles wissen. Ich habe damals im Heim hatte ich sowas ähnlich wie eine Ziehmutti gehabt und die fing an, schreiben Buch und so, damit ich das halt besser verarbeiten kann. Sag mir noch mal eine Frage zu dem Heim. Die haben das doch im Heim, haben die es gewusst, dass da sowas vorgefallen Nein, ist? Nein, ganz am Anfang nicht. Ich habe das mit 16 das allererste Mal gesagt. Dadurch, dass mein Vater mir damals angedroht hatte, sollte ich das irgendjemandem erzählen oder jemals erzählen, bringt er mich und meine Mutter um. Als du es dann mit 16 gesagt hast, haben die dir das da geglaubt? Was heißt geglaubt? Nicht direkt. Die haben Psychologen angeheuert, wo ich dann Bildchen gemalt hatte. Da war ich 10 Jahre oder so. Vorher bei meinem Stiefvater fing dann schon an, dass da Verhaltensstörungen aufgetaucht sind und so. Und da haben die Bildchen gezeigt. Ja, und mit den Bildchen sind sie natürlich auch zum Psychologen. Und dann kam das erst raus, dass da wirklich was war und dran ist. So, das Hauptproblem ist jetzt aber für dich, dass du eigentlich Aussagen möchtest, um den wirklich hinter Schloss und Riegel zu bringen, aber du Angst hast, dass du das nicht verkraftest, weil das alles aufwühlt von damals und du dich auch ein bisschen schämst, das alles zu erzählen. Ja. Das kann ich verstehen, dass man da in einem Zwiespalt jetzt ist. Einerseits willst du, andererseits kannst du nicht. Weil ich selber von mir Angst habe, auf Deutsch gesagt. Mhm. Wie gesagt, ich bin suizidgefährdet. Mhm. Weil meine Sendung gleich rum ist, muss ich dringend noch fragen. Bist du denn irgendwann schon mal in psychologischer Behandlung gewesen? Ja, aber dann mussten wir das abbrechen, beziehungsweise meine Psychologin musste aufhören, weil sie dann im Babyjahr gegangen ist. Und seitdem konnte ich mich keiner anderen mehr anvertrauen. Konntest du dich denn dieser Frau ganz gut anvertrauen? War das okay? Ja. Also ihr habe ich auch nicht alles erzählt oder so, aber sie wusste im Großteil. Und auf einen Tag auf den anderen war sie einfach weg und dann musste ich eine andere und da habe ich komplett die Mauern zugeschlossen. Weißt du, Jasmin, so sehr ich finde, dass solche Leute belastet werden müssen und hinter Schloss und Riegel kommen, in erster Linie geht es um dich. Dir muss es gut gehen. Deswegen würde ich dir sehr dringend raten und wir werden dich jetzt im Hintergrund auch gleich noch ein bisschen beraten dazu. Ja. Finde ich, dass du dringend wieder in eine neue Therapie musst, zu einer Frau, zu einer Psychologin. Ja. Um überhaupt mal mit all diesem so einigermaßen klarzukommen. Und dann kann man innerhalb dieser Therapie entscheiden, ob du das machst und auch mit Unterstützung der Therapeutin dann vielleicht deine Aussagen machst. Mhm. Also, was ich sagen will, ist erstmal ganz wichtig, wichtig ist, dass du eine Unterstützung bekommst und in eine Therapie gehst. Das ist das Allerwichtigste. Und dann wird entschieden, wie und ob du die Aussagen machst. Wir rufen dich erstmal an und dann kann alles weitere besprochen werden, okay? Alles klar. Jasmin, bis gleich. Tschüss. Bis gleich. Tschüss. In der Technik heute Nacht Mandy Pietschmann und morgen heißt unser Thema Hospize. Ich möchte mit Leuten reden, die im Hospiz arbeiten, die im Hospiz liegen und auch gerne mit Angehörigen. 1 Uhr Radio ist live, 1 Uhr wieder Fernsehen. Bis dahin. Tschüss.